Hört mir der König.

Thank you. hoch nach Recht und Tod. Da dieser Mann zur Nacht mich überfallen, sagt, ob ich ihn mit Recht erschlug. Yeah.

Land. Wollt ihr im Ungehorsam mit euch streiten? Ihm wäre alle Manneskraft entwandt. Doch, großer König, lass mich dir weissagen, des Ostens Horden siegreich immer Der Staub, Thank you. vom Brabant.